وأنزل أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Qatada rahimahullah ta'ala sagte, dass die Muslime und die, das Volk der Schrift, die Leute, das Volk der Schrift, gemeint sind die Juden und die Christen, voreinander geprahlt haben. Das Volk der Schrift sagte, unser Prophet war vor eurem Propheten schon da. Und unser Buch war auch schon da, bevor es euer Buch gegeben hat. Also unser Buch, die Tora und das Evangelium, war vor dem Koran da. Wir haben also eher ein Anrecht darauf, Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu stehen als ihr. Und die Muslime sagten, nein, es ist umgekehrt, wir haben eher ein Anrecht darauf, Allah subhanahu wa ta'ala nahegestellt zu sein. Unser Prophet ist der letzte aller Propheten. Und unser Buch abrogiert alle anderen Bücher vor ihm. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt, لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ. Es geht nicht nach euren Wünschen, noch nach den Wünschen der Leute der Schrift. Dann sagte, und die weitere Ayah, auch die 125. Ayah, oder diese Ayah hindurch, wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei Gutes tut und dem Glaubensbekenntnis Ibrahims folgt? Qatada sagte, فَأَفْلَجَ اللَّهُ حُجَّةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ. Das heißt, daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala das Argument der Muslime über das Argument derjenigen Andersgläubigen gestellt, die ihnen feindlich gesinnt waren. Und über die Überlieferung sagte Ahmad Shakir rahimahullah ta'ala, dass der Isnad, über den der At-Tabari rahimahullah diese Überlieferung überliefert, bis Qatada sahih ist. Und das bedeutet, dass diese Überlieferung ist für uns Mursal. Mursal insofern, weil es nicht eine Aussage ist von Qatada, die auf ihn zurückzuführen ist, sondern die Bedeutung seiner Aussage ist ja zurückzuführen auf Ayat. Er behauptet, dass die Ayah so und so wurde herabgesandt aufgrund der und der Tatsache. Und Qatada rahimahullah war nicht anwesend zu dem Zeitpunkt, kann er nicht sein, weil er war ein Tabi'i, war kein Sahabi. Und insofern ist diese Überlieferung Mursal. Und sie wird natürlich, und Mursal gehört zweifellos zu der Kategorie von Da'if, aber sie wird gestärkt durch die offensichtliche Bedeutung der Ayat. Und darum geht es jetzt letztendlich. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, liebe Geschwister, dass es nicht darum geht, ob du dich zugehörig fühlst irgendeiner Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass du sagst, du bist Muslim. Es geht nicht darum, dass du sagst, mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darum geht es nicht. Es geht um Taten. Allah sagt, es geht nicht um Wünsche. Es geht nicht um eure Wünsche und auch nicht um Wünsche der Juden und der Christen. Jeder von euch behauptet etwas und keiner von euch beweist es. Das geht nicht. Die Christen sagen, wir folgen Jesus, dann muss man Taten sehen. Sie sagen, Jesus hat sich für uns geopfert, dann muss man dafür die Taten, dann muss man den Beweis dafür sehen. Und die Christen und die Juden sagen, die einzigen, die ins Paradies gehen, sind wir. Wo ist der Beweis dafür? Wo hat Allah das gesagt, dass Juden ins Paradies kommen? Und deswegen, wie wir gleich sehen werden, der Zusammenhang mit Ibrahim a.s., Abraham, über den Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, über den sich alle Muslime einig sind, wie wir schon öfter gesagt haben, auch so, als wir Surat Al-Imran behandelt haben. Ibrahim a.s., über den sich alle einig sind, liebe Geschwister, den gilt es zu folgen. Der Religion, die er übermittelt hat, gilt es zu folgen. Aber dazu, inshallah, näheres später. Es geht also nicht nach den Wünschen. Wünschen hier gemeint sind Wünsche, Aussagen ohne Taten. Weder nutzt es was, dass du sagst, du bist Muslim, wenn du nicht deine Gebete verrichtest und dich nicht Gott ergibst, noch bringt es etwas, dass du behauptest, zur Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehören und du gehst nicht in die Moschee und du hast mit Muslimen nichts zu tun. Das ist dann, wie gesagt, leeres Gerede, mehr nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im zweiten Aspekt dieser Ayah, einen entscheidenden Aspekt, er sagte, wer Böses tut, dem wird es vergolten und der findet für sich außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Und dann der Ayah darauf, wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas Rechtschaffenes tut, zusammengefasst, geht ins Paradies. Daraus lernen wir, liebe Geschwister, niemand opfert sich für dich. Du musst die Taten begehen, die dich dazu befähigen, ins Paradies einzugehen. Du musst das tun, damit du die Barmherzigkeit Gottes erlangst, damit du ins Paradies gehen darfst. Keiner wird das für dich tun. Du musst es selbst tun. Jeder Mensch ist verantwortlich für seine eigenen Taten. Du bist nicht verantwortlich für die Taten einer anderen Person. Wer Böses tut, dem wird es vergolten. Liebe Geschwister, stellt euch vor, ihr seid zur Zeit der Offenbarung und diese Eier wird herabgesandt. Dann müsste einem die Haare zu Bergen stehen. Dann müsste ein Gänsehaut bekommen. Genauso wie die letzten Eier des Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, egal ob ihr offenkundig preisgebt, was in euren Herzen ist, oder es geheim haltet, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer Böses tut, dem wird es vergolten. Subhanallah. O Allah, was ist, wenn man um Verzeihung bittet? Vergibst du dann einem nicht? Hört euch die Eier an. Wer Böses tut, dem wird es vergolten. Allah hat hier nicht vergessen zu sagen, ja, aber wenn man Tauber macht, dann ist die Sünde gegessen und so weiter und so fort. Hat er nicht vergessen. Und so hat es auch Abu Bakr radiallahu anhu verstanden. Deswegen, nachdem diese Eier herabgesandt worden ist, ging Abu Bakr radiallahu anhu zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, Ya Rasulallah, kaifa salahu ba'da hadihil Ayah? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به وكل شيء عملناه جزينا به فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء فقلت بلى قال هو ما تجزون به. Abu Bakr radiallahu anhu sagte zum Gesandten Allahs, O Gesandter Allahs, wie soll man denn jetzt noch rechtschaffen sein, nachdem diese Ayah herabgesandt worden ist? Es geht weder nach euren Wünschen noch nach den Wünschen der Leute der Schrift. Wer Böses tut, dem wird es vergolten. Und dann sagte Abu Bakr, egal was wir machen, das heißt, wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge Allah dir verzeihen, O Abu Bakr. Wirst du denn nicht krank? Und wirst du nicht manchmal traurig? Und trifft dich nicht manchmal ein schlechtes Ereignis? Dann sagte der Abu Bakr radiallahu anhu, selbstverständlich, O Gesandter Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist hiermit gemeint, also hiermit werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, jede Sünde, die einen trifft, liebe Geschwister, oder umgekehrt, jede Krankheit, jede schlechte Sache, die einen trifft, jede Sache, es ist auf deine Sünden zurückzuführen. Mach dafür niemanden verantwortlich außer dich selbst. Egal was dich trifft. Und wenn dich etwas nicht trifft von deinen schlechten Taten, dann wundere dich, warum es dich nicht trifft. Fürchte Allah. Hab Angst, dass Allah diese Sünde für dich am Jenseits, für das Jenseits aufhebt. Denn der ungläubige Mensch wird erst im Jenseits richtig zur Rechenschaft gezogen. Und der gläubige Mensch, ihn trifft in diesem Leben viel Schlechtes, sodass er am Ende sündenfrei ist. Der soll am Ende Allah subhanahu wa ta'ala gegenübersteht und keine Sünden mehr auf den Schultern bei ihm lassen. Abu Hurairata radiallahu anhu ardah sagte, die Überlieferung, die ich gerade überliefert habe von Abu Bakr, ist bei Ibn Hibban, er hat sein Sahih-Werk aufgenommen. Und Al-Albani rahimahullah sagte, der Hadith ist sahih. Abu Hurairah radiallahu anhu ardah sagte, لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة yunkabuha wa shawkatu yushakuha. Der Abu Hurairah radiallahu anhu sagte, als diese Ayah herabgesandt worden ist, Wer Böses tut, dem wird es vergolten, machte dies den Muslimen unglaublich zu schaffen. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Qaribu, das heißt, übertreibt nicht und tretet auch nicht zu kurz, geht den Mittelweg. Wasaddidu, das heißt, bemüht euch immer, das Richtige zu tun. Egal was den Muslim trifft an Unheil, egal was. So ist es eine Sühne für Sünden, die er begangen hat. Sogar eine leichte Verletzung, also im Fuß oder in der Hand. Sogar ein Dorn, der ihn sticht. Dieser Hadith ist bei Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, überliefert. Insofern beruhigten sich dann die Herzen der gläubigen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Anschluss des Verses, wer Böses tut, dem wird es vergolten. Und der findet für sich außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Manche Gelehrte haben gesagt, hier ist gemeint der Schirk. Wer Böses tut, das heißt Schirk begeht, der wird keinen Schutzherrn noch Helfer finden. Aber, ihr seht, liebe Geschwister, wenn man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit betrachtet, was die Pflicht eines Muslims ist, dann sehen wir, dass hier nicht nur der Schirk alleine gemeint ist, sondern jegliche Form von Sünden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte hier die Muslime angesprochen und gesagt, so Abu Bakr, wirst du denn nicht krank, wirst du nicht traurig, trifft dich dann nicht schlimme Sachen und so, dann sagte er, das ist ein Muslim. Er begeht keinen Schirk. Also kann hiermit der Schirk nicht alleine gemeint sein, sondern jegliche Form von Sünden. Und damit man nicht denkt, dass irgendjemand sich für einen opfern wird, weder Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch Moses, noch Jesus, Isa, können dann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dass du krank wirst, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich am jüngsten Tag zur Rechtschaffen ziehen wird, dann kann niemand sich dazwischen stellen. Keine Macht hat jemand an diesem Tag, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten. Dein eigener Schöpfer. Er wird dich zur Rechenschaft ziehen für das, was du getan hast. Und er wird dich belohnen, wenn du etwas für ihn getan hast. Und wenn du etwas für jemand anders getan hast außer ihm, dann such dir deine Belohnung bei der Person, für die du es getan hast. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt an sehr vielen Stellen, liebe Geschwister, sowohl die Warnung, als auch versucht er den Gläubigen zu ermuntern, zu begeistern, Gutes zu tun. Das eine ist At-Tarhib und eines ist At-Targhib. At-Tarhib kommt vom Wort Rahab oder auch Rahab. Das bedeutet Schrecken. Und daher kommt auch das heutige Wort im Arabischen, was verwendet wird für Terrorismus, wird das Wort Irhab verwendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Ayat warnt er die Menschen und macht ihnen Angst vor seiner Strafe. Weil die Höllenstrafe ist so gewaltig, dass es sich lohnt, davor zu warnen. Und dass jeder Mensch davor gewarnt werden muss, bevor es zu spät ist. Das nennt man Tarhib. Und das Umgekehrte ist Tarhib. Allah subhanahu wa ta'ala will in unseren Herzen den Wunsch erwecken, Gutes zu tun. Er erwähnt uns das Paradies und seine Wonne und erwähnt uns die Flüsse und erwähnt uns die Gaben, die es darin gibt und dass man darin ewig bleibt, sodass man das Gefühl hat, man will unbedingt in dieses Paradies eingehen. Und das Paradies ist schöner, als du dir vorstellst. Schöner als das Schlaraffenland, von dem erzählt wird. Es ist besser als nur, dass du alles kriegst, was du wünschst. Es ist besser als dies. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam fasste dies zusammen, als er sagte, oder in einem Hadith Qudsi, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er seinen Dienern Dinge bereitet hat, die noch kein Auge gesehen hat, von denen kein Ohr gehört hat, und die an die noch nie jemand jemals gedacht hat. Jetzt kannst du dir denken, was es ist. Und du wirst niemals dahinter kommen, logischerweise. Was du dir wünschst, wirst du kriegen. Dafür musst du arbeiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 124. Vers, wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut, und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen. Und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Wer aber, sei es Mann oder Frau, vor Allah subhanahu wa ta'ala, spielt es keine Rolle, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, wenn es darum geht, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Völlig klar, die Ayah ist völlig klar. Und ein Totschlag für diejenigen, die Ayah ist an sich ein Totschlag für diejenigen, die den Islam angreifen in dieser Hinsicht. Sie sagen, dass sie den Islam, subhanahu, die Religion Allahs, verunglimpfen und über den Islam Lügen erzählen. Dass sie über den Islam Lügen erzählen und sagen, er behandelt Männer und Frauen ungerecht oder nur die Frauen ungerecht oder wie auch immer. Wer bestimmt, was recht ist und ungerecht ist? Wer bestimmt, was das Recht ist überhaupt? Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht bestimmt. Er ist der Gerechte an sich. Wie kann man dann behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht ist? Ihr wisst, die Sache juristisch betrachtet ist eigentlich ganz einfach. Wenn du Rechte definierst, und du sagst dem Recht, die Person A hat diese Rechte, Person B die Rechte und die Menschen haben diese Rechte, und dann ein Richter kommt und soll nach diesem Recht handeln, gerecht handeln, gemäß dem Recht handeln, dann ist er gerecht. Das war's. Auch wenn die Gesetze vollkommen ungerecht sind an sich, trotzdem hat der Richter gerecht, das heißt gemäß dem Recht gehandelt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Rechte der Menschen bestimmt hat, dann kannst du nur gerecht sein, wenn du nach diesem Recht auch handelst. Sonst bist du nämlich ungerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Rechte, die du ihm geben musst, sonst bist du aus seiner Sicht ungerecht. Und zu den wichtigsten Rechten gehört es, La ilaha illallah umzusetzen, den Tawhid. Und dann gehört dein Recht, dass du ins Paradies eingehen darfst, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und eine Bedingung, du darfst keinen Schirk begehen. Du darfst keine Beigesellung Gottes machen. Jegliche Form, wie der Islam es definiert. Wenn du das machst, Rechtschaffenes tust, an oberster Stelle der Tawhid, aber das reicht nicht ganz allein, dass man nur rechtschaffene Werke tut. Sondern man muss dabei gläubig sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies eingehen dürfen. Es reicht nicht aus, gute Werke zu tun. Jeder Mensch oder jede Religionsgemeinschaft ruft zu guten Werken auf. Aber wenn du ein gutes Werk tust für jemand anderes außer Allah, warum erwartest du dann, dass Gott dich dafür entlohnen wird? Warum? Mach es für ihn, dann wirst du dafür entlohnt werden. Und die Voraussetzung ist eben, dass man gläubig ist. Und hier sehen wir, Iman und Taten, beides ergänzt sich. Das eine ist man kann es nicht trennen vom anderen. Wenn man diese beiden Sachen erfüllt, egal ob Mann oder Frau, spielt keine Rolle, dann wird man in den Garten eingehen, das heißt der Paradiesgarten. Und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Subhanallah. Ihr wisst, wenn ihr einen Dattel betrachtet, gibt es da wie eine Grube, und weil sie sehr klein ist, sagt man Grübchen, und Grübchen ist die Verniedlichung von Grube. Und das ist wie eine Rille auf einer Dattel. Und das ist nicht einmal etwas, also etwas so Kleines, in diesem Maße werden wir nicht einmal ungerecht behandelt. Im Gegenteil, wir bekommen mehr, als uns zusteht, weil wenn wir eine gute Tat verrichten, wird sie bei Allah subhanahu wa ta'ala zehnfach vergolden. Es hängt also nicht von Namen ab, von der Herkunft ab, was du dich von dir behauptest zu sein, ich bin ein Sunni. Ja, das sind Namen, beweis es. Ich bin ein Muslim, beweis es. Ich bin ein Muwahhid, beweis es. Ich folge der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beweis es. Aber nicht mir und dir, beweis es Allah subhanahu wa ta'ala. Und red nicht so viel, handle mehr. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns im nächsten Vers wieder einmal klar, dass es nicht ausreicht, nur einfach zu handeln, sondern der Iman und die Art der Handlung muss auch stimmen. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei gläubig ist? Entschuldigung, und dabei Gutes tut. Und dem Glaubensbekenntnis Ibrahims folgt. Als Anhänger des rechten Glaubens. Und Allah nahm sich Ibrahim als Freund. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt? Sich Allah hinzugeben, sich ihm zu fügen, sich ihm zu ergeben, das ist der Islam. Du sollst einfach das tun, was Allah von dir verlangt hat. Betrachten wir andere Religionsgemeinschaften, weil der Text, auf den sie sich berufen, gar nicht mehr von Allah stammt, teilweise, auch wenn du dich daran hältst, kann es niemals sein, dass du das tust, was Allah von dir will. Also kannst du gar nicht Gott ergeben sein. Geht gar nicht. Weil die Christen zum Beispiel in vielen Geboten folgen gar nicht Jesus, sondern sie folgen Paulus. Ja? Und deswegen, selbst wenn sie sich wortwörtlich an die Schriften von Paulus halten, sind sie niemals Gott ergeben. Sie sind Paulus ergeben. Denn das, was Jesus a.s. gebracht hat, ist nicht das gleiche, was Paulus den Leuten erzählt hat. Und bei den Muslimen, wenn sie sagen, ich folge Muhammad s.a.w., aber sie machen Wirklichkeit, meinen sie damit, sie gehen davon aus, dass was ihre Eltern ihnen beigebracht haben, das ist der Islam. Und sie gehen davon aus, dass was in den Moscheen praktiziert wird, immer der Islam ist, ja, dann gute Nacht. Weil das ist leider nicht immer der Fall. Islam ist das, was Allah im Koran gesagt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna uns mitgeteilt hat und erläutert hat und so wie es die rechtschaffenen ersten drei Generationen, die Sahaba, Tabi'in und Atba'a Tabi'in, verstanden haben. Das ist der Islam. Nichts anderes. Nicht das, was deine Mama dir beigebracht hat und dein Papa. Es mag zwar übereinstimmen, aber meistens stimmt er nicht überein. Sich also Allah hinzugeben, eine Tat nur für ihn aussichtlich zu machen, das ist die Grundvoraussetzung jeder Ibadah. Und dabei Gutes tut, in die Art, was man tut, und dabei folgt man dem Glaubensbekenntnis von Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ihr wisst, es gibt zwei Voraussetzungen für eine rechtschaffene Tat, Ikhlas und Mutaba'a. Ikhlas, dass man die Tat tut für Allah subhanahu wa ta'ala, und Mutaba'a, dass man dem jeweiligen Propheten folgt, dem man zu folgen hat. Wir, bis zum jüngsten Tag, alle müssen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Sonst wird Allah subhanahu wa ta'ala unsere Tat niemals annehmen. Niemals. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier Ibrahim erwähnt? Warum ausgerechnet Abraham? Und warum hat er nicht Isa erwähnt? Das ist der entscheidende Punkt. Weil Isa ist der Prophet, von den, an den, dem sich die Christen zugehörig fühlen. Und Musa ist der Prophet, dem sich die Juden zugehörig fühlen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von den Muslimen. Und die Antwort ist ganz einfach, weil von diesen Vieren ist Ibrahim a.s. der einzige, über den sich alle einig sind. Und Ibrahim a.s., wenn du einen Christen fragst, was hältst du von ihm? Er findet ihn einen guten Mann, einen Gottesmann, einen Gesandten Gottes, einen Propheten. Auch wenn das anders aussieht, auf jeden Fall läuft darauf hinaus. Warum? Weil er bestimmte Sachen getan hat, hat bestimmte Prüfungen erfüllt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgewählt, auch zum Freund. Und jetzt sagen wir Muslime zu den Juden, zum Christen, die Ibrahim a.s. loben, wir sagen ihnen, Ibrahim kannte keinen Gottessohn. Ibrahim kannte keinen Schirk. Ibrahim kannte nicht einmal die Tora und auch nicht das Evangelium. Ibrahim a.s. war ein Gottesmann. Er war Gott ergeben, aufrichtig ergeben. Gott sagte zu ihm, opfere deinen einzigen Sohn, und er hat ihn hingelegt, damit er ihn opfert. Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihm Sachen verlangt, die, liebe Geschwister, nicht jeder so einfach übers Herz bringt. Und der entscheidende Punkt ist, weil er immer das getan hat, was Allah von ihm verlangt hat, gibt es keinen besseren Ausdruck auf Deutsch zu sagen, als dass er Gott ergeben war. Und auf Arabisch, dass er Istislam gemacht hat. Das heißt, auf Deutsch, wie er sich Gott ergeben hat. Und die einzige Religion, die so genannt wird, ist eben der Islam. Und der Islam verlangt genau das von dir, dass du ohne Wenn und Aber das umsetzt, was Allah von dir verlangt hat. Und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund. Freund hier, auf Arabisch gibt es mehrere Ausdrücke, die man Freund besetzen kann, aber es gibt hier das Wort, im Koran ist erwähnt, Khalil. Und Khalil ist hier der innige Freund und ist also mehr als nur irgendein Freund, sondern derjenige, dessen Liebe dein Herz erfüllt hat. Also vollkommen erfüllt hat. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim, die Version, die ich vorlese, ist bei Muslim: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ich irgendjemanden von den Menschen oder den Erdbewohnern wortwörtlich zu einem innigen Freund nehmen würde, dann würde ich den Sohn von Abu Quhafa zum innigen Freund nehmen, Abu Bakr. Aber euer Freund ist schon der innige Freund Allahs. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass wenn jemand ein inniger Freund ist von einem anderen, dann ist dein Herz erfüllt mit Liebe zu dieser Person. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Herz war erfüllt zur Liebe Allahs. Und deswegen war für ihn im Herzen kein Platz mehr. Deswegen, und wie zeigt sich die Liebe? Liebe zeigt sich, wie gesagt, in den Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dafür bezeugen wir alle, hat alles, was Allah von ihm verlangt hat, umgesetzt. Und hat niemals die Liebe zu irgendeinem Menschen, weder seine eigene, Ehefrau, noch seine Tochter, noch Leute, die ihm nahe standen, wenn es darum ging, Allahs Gesetze umzusetzen, irgendwie die Liebe zu diesen Personen über die Liebe Allahs gestellt, wie der Fall ist bei jeder Person, die eine Sünde begeht. Ja? Jede Person, die eine Sünde begeht, die Liebe zu der Sünde ist ihm wichtiger als die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Tat. Und das ist die Praxis. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim natürlich hoch gelobt in dieser Ayah. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ebenfalls ein innig geliebter Allahs, wie er uns hier in dieser Ayah deutlich gemacht hat. Alhamdulillah. Und die Gelehrten sagen wiederum, Allah hat Ibrahim zum innigen Freund genommen, weil Ibrahim die Prüfung bestanden hat. Ja, nicht einfach so. Und Hanifan, Hanif bedeutet schief auf Arabisch. Schief oder schräg. Und gemeint ist hier, oder neigend, ja, und meint es hier, er war ein Hanif, ein Neigender, das heißt, weg vom Schirk in Richtung Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala in der folgenden Ayah, normalerweise, damit wir eben verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist anders, als wir uns das vorstellen. Damit wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger, als wir es uns denken. Damit wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn er von uns Sachen verlangt und uns Sachen anordnet und verbietet, so gibt es niemanden, der irgendwie, gibt es niemanden, den Allah braucht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden, sondern wir alle brauchen ihn. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim zum innigen Freund genommen hat, beim Menschen ist es so, dass er jemanden zum innigen Freund nimmt, weil er von ihm profitiert. Der Gläubige fürs Jenseits, die anderen fürs Diesseits. Aber der gläubige Mensch, warum nimmt er einen anderen gläubigen Mensch zum innigen Freund und verbringt seine Zeit mit ihm? Naja, weil sie zusammen beten, weil sie zusammen sich aufmuntern, Gutes zu tun, weil sie sich daran erinnern, Sünden zu vermeiden. Also sie machen das aus einem Nutzen. Ja? Der Nutzen ist, sie möchten Yawm al-Qiyamah zu den 7 Kategorien von Menschen gehören, die im Schatten Allahs sein werden an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer dem Schatten Allahs. Also es ist ein Nutzen dahinter. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es anders. Allah sagte im 126. Vers, und Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah umfasst alles. Nicht, dass man denkt, dass Allah braucht irgendwelche Freundschaften. Allah braucht weder Ibrahim a.s. noch braucht er Muhammad s.a.w. Und wenn er die beiden nicht braucht, braucht er uns schon gar nicht. Deswegen alles, was Allah uns hier diesen Ayat anordnet, wir brauchen es von ihm. Wir werden diejenigen, wir sind diejenigen, die durch diese Ayat recht geleitet sind. Geleitet, das heißt, recht geleitet heißt, damit du auf diesem Weg bleibst, der dich am Ende zum Paradies führt, muss man dir sagen, geh links, nein, geh ein bisschen nach rechts. Jetzt pass auf, da gibt's eine Grube, da könntest du hineinfallen. Pass auf, geh da nicht hin. Mach langsam, mach schneller. Das ist die Rechtleitung, die wir in diesen Ayat haben. Und die beste Rechtleitung, die wir hier herauslesen können, ist Nummer 1, ohne Iman läuft gar nichts. Und Nummer 2, ohne rechtschaffenen Taten läuft auch überhaupt nichts. Bismillah. Kommen wir nun zur nächsten Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie fragen dich um Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über sie und weiterlehrt, was euch im Buch verlesen wird über die weiblichen Weisen, denen ihr nicht geht, was ihnen vorgeschrieben ist und die ihr zu heiraten begehrt. Und die Schwachen unter den Kindern, und dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit wahrt. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass in der Jahiliyyah, das heißt in der vorislamischen Zeit, bekamen die Kinder und Frauen gar nichts vom Erbe. Später und vielleicht auch schon vorher kamen Leute, die den Leuten das Erbe aufgeteilt haben auf ungerechte Weise. Sie haben manchen Leuten mehr gegeben, als ihnen zusteht, und anderen weniger gegeben, als ihnen zusteht. Und der Islam kam, um hier den Mittelmaß zu bestimmen und den Mittelmaß den Leuten zu geben. Die goldene Mitte ist der Islam. Der Islam gibt jedem Erbenden den Anteil, der ihm zusteht. Und in der Jahiliyya kümmerte man sich auch wenig um die Waisenkinder. Besonders eben die weiblichen Waisen, die man öfter ungerecht behandelte. Daraufhin hatte Allah subhanahu wa ta'ala schon einige Ayat am Anfang dieser Sura, die wir schon am Anfang betrachtet haben, die Ayat, herabgesandt, um die Rechte festzulegen bezüglich der Erbgesetze und auch den Umgang mit Waisen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde häufig gefragt über die Verse am Anfang der Sura, weil diese Ayat ein ganz neues Bild den Leuten vermittelt hat. Ein ganz neuer Umgang sollten sie jetzt praktizieren mit diesen Menschen. Und da wurde öfter danach gefragt, als wären manche Leute damit nicht zufrieden oder wollten sich damit zufrieden geben. Und diese Ayat jetzt in dieser 727. Ayat sagt nichts anderes aus, als dass die Regeln, die am Anfang offenbart worden sind, sie bleiben so, wie sie sind. Und es gibt kein Zurück. Und es gibt kein Wenn und Aber. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allweise, hat jedem sein Recht bestimmt. Und so weiß jeder, was ihm zusteht. Und keiner darf mehr kriegen. Und keiner darf weniger kriegen. Sie fragen dich, das heißt, die Leute fragen dich, o Gesandter Allahs, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über die. Das heißt, sie fragen die Belehrung, das heißt, sie fragen von dir eine Fatwa, yastaftunak. Sie fragen von dir ein religiöses Urteil, eine religiöse Antwort. Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über sie. Das heißt, Allah selbst gibt euch die Fatwa, die ihr haben wollt. Oder die ihr braucht, besser gesagt. Haben wollt in Bezug auf das Thema. Allah selbst belehrt euch über sie. Das heißt, Allah erklärt euch, was euch und ihnen zusteht. Und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird über die weiblichen Weisen. Das heißt, und was euch im Buch verlesen wird, am Anfang der Sura, reicht aus. Ihr braucht nicht mehr als dies. Wer also eine Waisin hat, ein Waisenmädchen hat, und sie nicht heiraten will, soll ihr ihr Geld geben, das ihr zusteht, und sie jemanden anders zur Frau geben. Und selbst soll, man soll selbst eben jemand anderes heiraten. Und man darf sie nicht zu Hause behalten, ihres Geldes wegen, und sie deswegen quasi einsperren. Und wenn sie schön ist und man sie heiraten will, dann muss man ihr eben diejenige Brautgabe geben, Morgengabe geben, Al-Mahr geben, der ihr zusteht. Der einer Frau ihres Standes zusteht und ihrer Schönheit entspricht. Denn logischerweise, eine Frau, die aus einem hohen Gesellschaftsstand kommt, kriegt in der Regel mehr Brautgabe. Und eine schöne Frau, für die gibt man als Mann in der Regel mehr Brautgabe, freiwillig, um sie zu kriegen. Naja, und wenn jetzt wenn man jetzt selbst der Wali dieses Waisenmädchens ist und sie quasi mit aufgezogen hat und man begehrt sie jetzt zu heiraten, dann besteht eben die Gefahr, dass man ihr weniger gibt, als ihr zusteht. Man gibt ihr weniger, als wenn ein Fremder käme, um sie anzuhalten. Wenn ein Fremder käme, hättest du gesagt, ich brauche das und ein Auto und Gold und Silber und eine renovierte Wohnung und weiß nicht was. Aber weil du sie selbst heiratest, gibst du jetzt plötzlich nicht mehr so viel aus. Und das ist die Ungerechtigkeit. Gib dem Mädchen das, was es zusteht. Das ist die Zusammenfassung aus einigen Ayat, die wir am Anfang Surat al-Nisa uns angeschaut haben. Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird. Das heißt, Ayah 3 aus Surat al-Nisa über die weiblichen Waisen, denen ihr nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist. Sie haben also ein bestimmtes Vermögen, das ihr gerne bei euch behalten würdet, damit ihr davon auch profitieren könnt. Und deswegen gebt ihr ihnen das nicht. Und deswegen verheiratet ihr sie auch nicht, weil ihr habt Angst, dass wenn jemand kommt und sie heiratet, dann wird sie natürlich ihr Vermögen haben wollen. Und dann kann es sein, dass ihr nicht mehr davon profitieren werdet. Das Vermögen muss ja nicht unbedingt bares Geld sein, was man leicht teilen kann. Könnte ja auch was Handfestes sein, wovon man als Wali ebenfalls profitiert. Das heißt, ihr wollt sie weder verheiraten, und wenn sie nicht schön sind, dann wollt ihr sie ja auch selbst nicht heiraten, aber ihr wollt sie zu Hause behalten, damit ihr trotzdem davon profitiert. Nein, eure Aufgabe ist es, wenn ihr sie nicht selbst heiraten wollt, dann verheiratet sie an andere. Dann heißt es, und die Schwachen unter den Kindern. Gemeint ist, das Buch lehrt euch über die Schwachen unter den Kindern. Darin im vierten Vers. Und weiterhin also lehrt euch das Buch über die Schwachen unter den Kindern. Und dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit wahrt. Heißt also, die Verse lehren euch, dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit wahrt. Siehe die zweite Ayah aus Surat al-Nisa am Anfang. Aber es geht nicht nur um diese Taten, Alhamdulillah, sondern Allah subhanahu wa ta'ala öffnet seine Tore und der Barmherzigkeit auch für andere gute Taten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Besonders in Bezug auf die Schwachen, die beiden schwachen Gruppen unter den Menschen, die Frauen und die Kinder, und davon besonders die weisen Kinder. Aisha radiallahu anha sagte über diese Ayah, هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية. Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte, es geht hierbei um einen Mann, bei dem ein Waisenmädchen ist. Und er ist ihr Vormund. Das heißt, er ist verantwortlich für dieses Waisenmädchen. Es wohnt bei ihm und er kümmert sich um sie und zieht sie auf. Und gleichzeitig erbt dieser Mann dieses Waisenmädchen, wenn sie sterben sollte. Und sie haben sozusagen ihr Vermögen zusammengelegt. Sogar, wie heißt es, die Palmen. Er will sie dann heiraten und verabscheut sie an einen anderen Mann zu heiraten, der dann an seinem Vermögen Anteil hat, sobald er sie heiratet. Genauso wie sie Anteil hatte an seinem Vermögen umgekehrt. Und deswegen hält er sie davon ab zu heiraten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah abgesandt und diese Überlieferung ist bei Bukhari und bei Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet also uns Ungerechtigkeit gegenüber den Weisen, liebe Geschwister. Bevor ich es vergesse, eine kleine Anmerkung. In der Ayah 124 heißt es, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Das heißt, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Und der Rest hat eben Kathir Abu Amr, Shu'ba, Abu Ja'far und Rauh, heißt es, فَأُولَٰئِكَ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Das heißt, anstatt يَدْخُلُونَ heißt يُدْخَلُونَ. Das heißt nicht, sie werden in den Paradiesgarten eingehen, sondern sie werden in den Paradiesgarten eingelassen. Kommen wir nun zur darauf folgenden Ayah. In der 128 Vers heißt es, und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet, so ist es keine Sünde für sie beide, sich in Frieden zu einigen. Denn friedliche Einigung ist besser. Und die Seelen sind der Habsucht zugänglich. Doch wenn ihr wohltätig seid und gottesfürchtig, so ist Allah dessen, was ihr tut, gewisskundig. Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet. Hier mit Widersetzlichkeit ist vielleicht unangebracht, dass man hier sagt Widersetzlichkeit. Hier ist das arabische Wort Nushuz. Und Nushuz ist hier gemeint, Wallahu A'lam, dass ein Ehemann sich von seiner Frau also entfernt und sich ihr nicht mehr nähert. Und tatsächlich also vielleicht auch örtlich nicht mehr nähert. Oder Meidung befürchtet. Meidung ist eben schwächer als dies. Sie sind zwar noch irgendwie zusammen, in einer mehr oder weniger Gemeinschaft, Ehegemeinschaft, aber die Zuneigung ist nicht mehr da und sie sprechen nicht mehr miteinander, sie genießen sich gegenseitig nicht mehr. Und wenn, das eine ist Nushuz und das andere ist I'rad. Wenn eine Frau von ihrem Ehemann eben so etwas befürchtet, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ist es keine Sünde für sie beide, sich in Frieden zu einigen. Worum geht es erstmal hier? Aisha radiallahu anha sagte, الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Aisha radiallahu anha sagte, es geht hierbei um einen Mann, der deine Frau verheiratet ist, aber er begehrt sie nicht mehr so viel. Die Liebe ist nicht mehr da zwischen ihnen beiden. Sie haben nicht mehr so ein gutes Verhältnis. Und deswegen möchte man sich von ihr trennen. Daraufhin sagt die Frau zum Ehemann, ich nehme Abstand von einigen meiner Rechte. Ich sehe von einigen meiner Rechte ab. Und daraufhin wurde diese Eier, sagte, oder diesbezüglich wurde diese Eier herabgesandt. Gemeint ist also, dass wenn eine Ehegemeinschaft nicht mehr so funktioniert, wie sie früher funktioniert hat, und man jetzt in Erwägung zieht, sich scheiden zu lassen, weil man als Mann oder Frau weiß, dass man der anderen Person eigentlich nicht mehr nachkommen kann an Pflichten. Zum Beispiel hat die Frau noch oder der Mann bestimmte Bedürfnisse, die andere Person nicht mehr befriedigen kann oder will, aufgrund des Aussehens, aufgrund des Alters, aufgrund von verschiedenen Sachen. Daraufhin einigt man sich, dass der eine vom anderen auf ein paar Rechte verzichtet, aber dass die Ehe trotzdem bestehen bleibt. Das heißt, beispielsweise, weil die Frau für den Mann nicht mehr attraktiv ist und sie beide schon ein hohes Alter erreicht haben, aber die Frau oder aber der Mann vielleicht noch Bedürfnisse hat und deswegen schlägt er ihr vor, wie wäre es, wenn wir uns voneinander trennen. Dann sagt die Frau zu ihm, bitte lass diese Ehegemeinschaften weiter bestehen. Wie Allah sagte, so ist es keine Sünde für sie beide, sich in Frieden zu einigen. Sie verzichtet zum Beispiel auf den Verkehr oder auf bestimmte Rechte. Dafür bleibt sie aber eine ehrbare Ehefrau, geehrt und darf zu Hause bleiben und wird finanziell unterstützt und bleibt Mutter ihrer Kinder in diesem Haus. Und das ist mit Sicherheit besser als Scheidung. Und der Islam, Alhamdulillah, geht hier einen Mittelweg, weil er sowohl die Rechte der Frau als auch die Rechte des Mannes berücksichtigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, denn friedliche Einigung ist besser. وَالصُّلْحُ خَيْرُ. Denn dadurch bleibt Liebe, Zuneigung, die Herzen bleiben vereint und man verzeiht sich gegenseitig. Das ist sicherlich besser, als dass man auf seine Rechte beharrt. Natürlich ist dieser Sulh, diese friedliche Einigung erlaubt, solange durch die Einigung nicht etwas, das Allah verboten hat, erlaubt erklärt wird. Oder etwas, was Allah erlaubt hat, verboten erklärt wird. Indem zum Beispiel Mann und Frau sich nicht einig sind über bestimmte Dinge und der Streit ist zum Beispiel, weil die Ehefrau den nicht richtigen Hijab trägt. So einen halben Hijab. So ein buntes Kopftuch, Kleider eng, Haare gucken manchmal raus und was für Formen es alles noch von Hijab-Formen gibt. Ich meine Kopftuchformen, ne? Das von Hijab brauchen wir gar nicht reden, weil die meisten Frauen tragen keinen Hijab, sondern tragen maximal ein Kopftuch. Wenn sie sich zum Beispiel aufgrund dieser Sache nicht einig waren, dann geht es nicht, dass der Ehemann sagt, okay, ich akzeptiere, dass du dieses halbe Kopftuch weiterhin trägst. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Das ist Käse. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht damit zufrieden, dass man mit Sünde zufrieden ist. Oder dass die Ehefrau sagt, naja, weißt du, also um die Ehegemeinschaft zu retten, bleiben wir zusammen und ich verzichte darauf, dich jetzt immer zum Morgengebet zu wecken, weil du möchtest gerne weiter schlafen und so weiter. Das ist eine gewaltige Sünde, noch schlimmer als die erste. Es gibt also Dinge, auf die man sich nicht einigen darf, sondern da muss man beharren darauf. Das Verbotene bleibt verboten und das Erlaubte bleibt erlaubt. Dies ist, wenn man Allah zufriedenstellen will. Allah sagte weiterhin, und die Seelen sind der Habsucht zugänglich. Gemeint ist hier, dass die Seelen natürlicherweise habsüchtig sind. Die Seelen sind natürlicherweise mit Geiz verankert. Die Seelen wollen natürlicherweise auf ihr Recht beharren. Jeder Mensch möchte sein Recht haben und nicht es freigeben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, doch, also es ist natürlich, dass jeder auf sein Recht beharrt. Doch wenn ihr wohltätig seid und gottesfürchtig, so ist Allah dessen, was ihr tut, gewisskundig. Von seinen Rechten Abstand zu nehmen und anderen zu verzeihen, ist besser. Und Allah liebt es. Und Allah ist kundig dessen, was solche Leute tun. Das heißt, die gute Tat, wer so etwas tut, geht niemals verloren. Auch wenn niemand davon Bescheid weiß, außer du selbst. Und vielleicht deine Ehefrau. Trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es besser. Und wenn ihr, also ihrem Ehemänner, wohltätig seid, das heißt zu den Ehefrauen, und gottesfürchtig, indem ihr Sünde meidet und Gutes tut, so ist Allah dessen, was ihr tut, gewisskundig, also wenn ihr ihnen einen Teil eurer Rechte, Teil eurer Rechte abseht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im darauf folgenden Vers: Und ihr werdet nicht zwischen den Frauen gerecht handeln können, auch wenn ihr danach trachtet. Wenn also jemand mit mehr als einer Ehefrau verheiratet ist, dann gibt es bestimmte Bedingungen, die man hier zu erfüllen hat. Und diese Bedingungen beziehen sich auf die Gerechtigkeit, dass man gerecht mit diesen Frauen umgeht. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar, dass die vollkommene Gerechtigkeit, niemand kann sie an den Tag legen. Niemand, außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Also es ist natürlich, dass man eine Frau der anderen bevorzugt, aber es gibt Grenzen. Was darf man, was darf man davon nicht? Allah subhanahu wa ta'ala hat erlaubt, dass man eine Frau mehr liebt als die andere. Dass auch der Verkehr stattfindet mit einer Frau mehr als mit der anderen. Was man allerdings, das sind nämlich Dinge, die kann man nicht gleichmäßig aufteilen. Was Allah subhanahu wa ta'ala aber verlangt hat von dir und was du machen musst, ist erstens Al-Qisma. Al-Qisma ist die Verteilung der Zeit, mit der man jede einzelne Frau verbringt. Entweder einen Tag bei der ersten, dann nächsten Tag bei der zweiten und so weiter. Oder eine Woche bei der ersten, nächste Woche bei der zweiten und so weiter. Je nachdem, wie man es eben ausgemacht hat. Diese gerechte Verteilung, für die wird man zur Verantwortung gezogen. Das gleiche für die materiellen Sachen. Die Kleidung und das Essen. Die Kleidung und das Essen, das sind materielle Sachen, die kann man sehr wohl gleichmäßig aufteilen unter den Ehefrauen. Ihr werdet nicht zwischen den Frauen gerecht handeln können, auch wenn ihr danach trachtet. Also, das heißt, diese Sachen, die mit dem Herz zu tun haben, die könnt ihr nicht gerecht umsetzen. Aber neigt nicht gänzlich von einer zu der anderen. Manche Feinde von den Muslimen, Leute, die den Muslimen böse gesinnt sind, schlecht gesinnt sind, die den Islam verabscheuen und den Koran durchblättern, um Verse zu finden, die ihre eigenen Gelüste unterstützt, ihre eigenen schlechten Absichten untermauert, reifen manchmal Verse heraus, sogar Teile eines Verses, um Allahs Religion zu schändigen. Und niemals werden sie das natürlich tun können, denn sie machen das in Wirklichkeit nur mit sich selbst. Manche Leute nehmen den ersten Vers hier und sagen, ihr werdet nicht gerecht zwischen den Frauen handeln können, auch wenn ihr danach trachtet. Und dann sagen sie, der Koran verbietet, dass man mehr als eine Frau heiratet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Sie lesen nicht, sie picken sich diesen Teilvers raus und lesen nicht einmal weiter. Guckt euch mal an, was Allah gerecht danach gesagt hat. Aber neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen, sodass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Was heißt das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, neigt nicht gänzlich, das heißt, neigt nicht ganz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein bisschen Neigung erlaubt ist, alhamdulillah. Nämlich, wie gesagt, liebe Geschwister, die Neigung des Herzens, die, von keinem beeinflusst werden kann. Kein Mensch kann sein Herz beeinflussen, welche Frau er lieber liebt als die andere. Das geht nicht. Und wir wissen und wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er Aisha radiallahu anha auch liebte, mehr als die anderen. Trotzdem war er allen gegenüber gerecht. Und keiner hat sich beschwert, dass sie ungerecht behandelt wurde. Und die Tage waren gleichmäßig verteilt. Und die Kleidung, das Essen. Aber er neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen. Was macht der Satz für einen Sinn, wenn es nicht erlaubt wäre, mehr als eine Frau zu heiraten? Subhanallah. Aber es ist traurig, dass man über solche Sachen sprechen muss. 1400 Jahre, kein Mensch hat so etwas kritisiert. 1400 Jahre, es war normal, dass man mehr als eine Frau geheiratet hat. 1400 Jahre, die Quellen der Muslime waren völlig klar. Der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Bukhari und Muslim als unantastbare Sahih-Werke. Und heutzutage fangen manche Leute an, Leute, denen der Shaitan ihre Taten geschmückt hat, und wie hat er sie geschmückt? Der Schmuck lautet, benutze deinen eigenen Kopf, benutze deinen eigenen Verstand, du bist ein freier Mensch, du hast eine eigene Meinung. Sag ruhig über Allah, seine Religion, was du für richtig hältst. Denn Allah will dir, dass du deinen Verstand benutzt und so weiter und so fort. Alles leeres Gerede, Müll, widerspricht dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, nämlich die Gottergebenheit. Und den Verstand benutzt man, um zu verstehen, was Allah von einem verlangt hat, und nicht, um auszuwählen von dem, was Allah von einem verlangt hat. Wie dem auch sei, Allah sagte, aber neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen, sodass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Was heißt das, in der Schwebe lassen? Naja, wenn du zwei Frauen hast und du wendest dich der einen überhaupt nicht mehr zu, dann ist sie weder verheiratet, sodass sie ein angenehmes Leben genießen kann und Geborgenheit hat und Liebe von dir und Zuneigung, noch ist sie geschieden, sodass sie sich auf einen anderen Ehemann vorbereiten kann. Und so ist sie in der Schwebe. Weder verheiratet noch geschieden. Und wenn ihr es wieder gut macht, die Qisma, diese Einteilung und die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit wieder beseitigt und gottesfürchtig seid, Allah zu fürchten bedeutet, sich zu schützen vor seinem Zorn und seiner Strafe. Gewiss, wenn man das tut, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, öffnet einem immer wieder die Tore der Barmherzigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala auf uns seine Barmherzigkeit herabregnen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 130. Vers daraufhin, wobei, bevor wir den 130. Vers lesen, noch eine Aussage von Aisha radiallahu anha zum 128. Vers und 129. Vers. Also es geht jetzt darum, nochmal zusammengefasst, es gibt Eheprobleme und man einigt sich darauf, dass die Ehegemeinschaft weiterhin bestehen bleibt, und man verzichtet auf einen Teil seiner Rechte, damit eben diese Ehe bestehen bleibt. Aisha radiallahu anha sagte, وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرَقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أي عائشة نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. عائشة رضي الله عنها sagte, سودة, die Tochter von زمعة, sie war eine der Ehefrauen des Propheten صلى الله عليه وسلم, als sie alt geworden war und befürchtete, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sich vielleicht von ihr trennen würde, sagte sie, O Gesandte Allahs, der Tag, der mir zusteht, ich schenke ihn Aisha. Ihr wisst, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Tage eingeteilt unter seinen Frauen. Und an vielen Tagen ist er sowieso an allen Frauen vorbeigegangen und hat alle begrüßt und ist bei allen gewesen. Aber die Nacht verbracht hat er immer bei einer bestimmten. Und Sauda, als eine alte Frau, hat auf diese Sache verzichtet. Und sie fürchtete nämlich, dass der Gesandte Allah, weil er kein großes Interesse mehr an ihr vielleicht hatte, dass sie eben sich von ihr trennen würde. Deswegen sagte sie, und sie hatte das Jenseits, dem Diesseits bevorzugt, und sie wollte unbedingt als Ehefrau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sterben. Sie wollte unbedingt als Mutter der Gläubigen sterben, sagte, o Gesandter Allahs, meinen Tag schenke ich Aisha. Klammer auf, damit ich möchte deine Ehefrau bleiben, koste es, was es wolle. Und der Klammer zu. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam akzeptierte dies, und Aisha sagte, ich denke, oder wir sind der Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers, also den 128. Vers, in Bezug auf sie, also auf Sauda, herabgesandt hat und in Bezug auf Frauen, die denen etwas ähnliches passiert wie sie selbst. Diese Überlieferung ist in Sunan Abi Dawud und Al-Albani rahimahullah sagte, Hasanun Sahih. Der darauf folgende Vers, nun kann es sein, dass man auf sein Recht beharrt und dass man nicht von seinem Recht absehen will und dass man keinen anderen Weg sieht, als dass man sich trennt. Auch dies, Alhamdulillah, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt. Der Islam ist nicht extrem, wie es im Christentum ist. Im Christentum, in dem es verboten ist, dass man sich trennt. Was Gott zusammengefügt hat, darf man nicht mehr trennen. Und der Islam nimmt wieder die Mitte ein. Nicht dieser Extremismus und auch nicht der Extremismus der Jahiliya, in der man eine Frau, wenn man sich von ihr, mit ihr nicht mehr gut verstand und man sie bestrafen wollte, hat man sich einfach von ihr geschieden. Und bevor die Wartezeit zu Ende war, hat man sie wieder zurückgenommen. Und so konnte die Frau nie wieder heiraten. Und sie war immer geschieden, nicht geschieden, geschieden, nicht geschieden. Und der Islam kam und sagte, pass auf, الطلاق مرتان. Die Scheidung ist genau zweimal. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Danach, sinngemäß, kannst du sie im guten Umgang behalten oder auf gute Weise freigeben. Das ist dann das dritte Mal, dann ist die Sache vorbei. Dann darfst du sie nicht mehr heiraten. Du hast zweimal die Möglichkeit, sich zu scheiden, wieder zurückzunehmen. Das dritte Mal, vorbei. Das ist der Mittelmaß. Das ist die Religion der Mitte. Und diese Möglichkeit ist gegeben. Wenn die Leute sich nicht mehr verstehen, Allah sagte, das heißt, wenn aufgrund von der Habsucht man auf sein Recht besteht, wenn die beiden sich trennen, wird Allah jeden aus seiner Fülle bereichern. Das heißt, wenn man, nachdem man versucht hat, eine Einigung zu finden und man hat keine gefunden, wenn hiernach die Leute sich einigen, die Mann und Frau sich einigen zu trennen, auf gute Art und Weise, dann brauchen sie sich keine Sorgen machen um die Versorgung. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht ihnen, dass er sie aus seiner Fülle bereichern wird. Und wer ist wahrhaftiger in der Aussage als Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin da, als nächstes, Allah ist allumfassend und allweise. Allumfassend und allweise. Allumfassend, hier ist vielleicht, also nicht, kommt nicht klar zum Ausdruck, aber gemeint ist umfassend, das heißt seine Gunst umfasst alles. Oder besser gesagt, seine Gunst ist unglaublich groß, sodass man sich keine Sorgen haben muss, nicht von dieser Gunst etwas abzubekommen. Wasi'ul Fadl. Allah hat unglaublich viele große Gunst. Seine Fülle ist riesengroß. Deswegen ist es er, den man darum bitten soll. Deswegen braucht man keine Angst haben, dass er zu wenig Rizq hat zu geben. Verlass dich darauf, dass Allah dir dein Rizq geben wird, wenn du dich auf ihn verlässt. Wenn du ihm vertraust. Und du das umsetzt, was er hier verlangt hat von dir. Und allweise, er gibt jedem das, was er zu bekommen hat. Allah weiß, warum er wem was gibt. Allah weiß, warum er wem was wegnimmt. Und jetzt noch eine letzte kleine Nasiha an die Geschwister, die mit mehr als einer Ehefrau verheiratet sind, dass sie wirklich bedenken sollen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wirklich davor gewarnt hat, dass man ungerecht ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat klar und deutlich gesagt, wenn man befürchtet, nicht gerecht sein zu können, dann darf man nur eine heiraten. der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqayhi saqit oder ma'il. Das heißt, wer zwei Frauen hat und sich einer mehr zuneigt als zur anderen. Und gemeint sind die Neigung, wie gesagt, die, für die man zur Rechenschaft gezogen wird. Der wird am jüngsten Tag erscheinen und dann heißt es, wa ahadu shiqqayhi ma'il. Das bedeutet, entweder einer seiner beiden Schultern wird ebenfalls schief sein, genauso wie er sich schief einer Zune geneigt hat. Und wa'adu billah, die andere Erläuterung zu dem Hadith ist, ahadu shiqqayhi ma'il, das heißt, einer seiner beiden Waagschalen wird tiefer sein als die andere. Und ihr könnt euch vorstellen, was damit gemeint ist. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir nicht zu solchen Menschen gehören werden. Dieser Hadith ist bei An-Nasa'i unter anderem, und Al-Albani rahimahullah sagt, der Hadith ist sahih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.